Letzte Woche habe ich den Heiligen Geist gefragt oder Jesus gefragt und habe gesagt, Herr, was tust du gerade jetzt in Deutschland und in unserer Mitte? Was tust du gerade im Leib Christi? Und er hat mir zwei Antworten gegeben und die erste Antwort habe ich am Wochenende schon mal erwähnt. Die erste Antwort war, ich hebe den Leib Christi auf eine neue Ebene des Geistes und der Herrlichkeit. Das heißt mit anderen Worten, ich rufe den Leib Christi und sage ihm, komm hier herauf. Komm auf eine höhere Dimension. Komm auf eine höhere Ebene. Komm und lass diesen Ballast des Irdischen hinter dir und komm eine Ebene höher. Selbst wenn du vielleicht schon einiges erlebt hast, selbst wenn du vielleicht schon im Bereich Wunder einiges erlebt hast, und wir haben schon hier als Gemeinde schon einiges erlebt, wir haben schon einige Dimensionen an Wundern erlebt, aber ich sage dir eins, es gibt noch mehr. Amen, sag mal zu deinem Nachbarn, es gibt noch mehr. Es gibt noch höhere Ebenen. Es gibt noch höhere Dimensionen. Es gibt noch stärkere Wirksamkeiten. Es gibt noch stärkere Ebenen. Halleluja. Und du bist bestimmt, auf diese höheren Ebenen zu gehen. Du bist bestimmt, höher zu gehen. Halleluja. Sag zu deinem Nachbarn, du bist bestimmt, höher zu gehen. Halleluja. Wow. Weißt du, es gibt so viele Wunder, die haben wir noch gar nicht erlebt. Ich glaube, dass Gott so unendlich kreativ ist, dass er Wunder noch auf Lager hat, die haben wir uns noch nicht mal ausgedacht. Weißt du, die Sache ist immer die, wenn Gott im Leib Christi weltweit bestimmte Wunder zu tun beginnt, dann hörst du davon, zum Beispiel, als ich das erste Mal davon gehört habe, dass Edelsteine in Gottesdiensten fallen, das war 1999, als ich das erste Mal davon gehört habe, oder 98, so um die Zeit, da war das damals eine Sensation. Da dachte ich, wow, also entweder da ist irgendwas total verrückt oder da muss total Gott dahinter sein. Weil davon hatten wir noch nie gehört. Das hatten wir noch nie erlebt. Und dann haben wir es erlebt, dann sind wir reingegangen in diese Dimension und damit sind wir reingegangen nicht nur in das Erleben neuer Wunder, sondern wir sind tatsächlich reingegangen in eine neue Ebene der Herrlichkeit Gottes, in eine neue Dimension des Geistes. Eine neue Dimension des Geistes bringt immer neue Wunder. Halleluja. Oi, oi, oi, oi, oi, oi. Oder umgekehrt, wenn sich neue Wunder manifestieren, dann ist es auch ein Zeichen für eine neue Dimension des Geistes. Halleluja. Und Gott sagt, streckt euch aus, streckt euch aus, streckt euch aus, immer weiter zu gehen, immer weiter. Weißt du, der Leib Christi darf nie stehen bleiben. Wir dürfen nie stehen bleiben. Wir dürfen uns nie zufrieden geben mit dem, was wir schon erlebt haben, mit dem, was wir schon gesehen haben, sondern wir müssen sagen, Herr, wir wollen mehr sehen, wir wollen weiter, wir wollen tiefer hinein, wir wollen hungrig sein. Das heißt, in deine Seele fällt manchmal so, oh, jetzt bin ich gerade nicht so hungrig. Dann sagst du deiner Seele, hey Seele, du bist hungrig nach mehr von Gott. Du bist nicht zufrieden mit dem, was du jetzt hast, sondern du willst mehr. Du willst weiter, du willst höher hinaus. Amen, sind hier solche? Halleluja, weil mit denen können wir vorangehen. Gott geht mit solchen Christen voran. Solche Christen macht er zu Pionieren. Solchen Christen macht er zu Vorreitern. Solche Christen macht er zu Avantgarde für den ganzen Leib Christi, um den ganzen Leib Christi auf eine höhere Ebene und Dimension zu ziehen. Irgendjemand muss vorangehen. Ich weiß nicht, welcher Mann Gottes oder welche Frau Gottes vielleicht als allererstes erlebt hat, dass Edelsteine gefallen sind. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung, weil meistens war es so, wenn ich dann bei jemandem gehört habe, zum ersten Mal, dass da passiert ist, dann hat der wieder erzählt, dass es bei jemand anders schon das erste Mal erlebt hatte. Also wo es irgendwann mal angefangen hat, weiß ja niemand. Aber im Endeffekt sind es Vorreiter des Geistes. Und wir sind als Leib Christi, wir sind als Glory Lifer sozusagen dazu bestimmt, solche Vorreiter zu sein. Halleluja. Und weißt du, das Zweite, was Gott mir gesagt hat, was er jetzt in dieser Zeit tut, und darüber möchte ich jetzt heute ein bisschen sprechen, das Zweite ergibt sich aus dem Ersten. Aus den höheren Ebenen der Herrlichkeit. Aus den höheren Ebenen der Übernatürlichkeit passiert etwas Zweites. Und dieses Zweites, Gott hat zu mir gesprochen, hat gesagt, das Zweite, was ich jetzt in dieser Zeit tue, ist, wörtlich hat er gesagt, ich bringe die Söhne und Töchter Gottes hervor. Halleluja. Ich mache sie stark und mannhaft. Ich fordere sie heraus und ich bringe sie hervor. Ich lasse sie mehr und mehr in Verantwortung für mein Reich offenbar werden und ich multipliziere die Sohnschaft mit allen ihren Eigenschaften. Starke Männer und Frauen, Supermenschen, die wie Jesus sind in dieser Welt, kommen hervor. Starke Wunderwirker, Weltveränderer, Glaubende und Liebende, die ihren Stand einnehmen. Halleluja. Halleluja. Und dann hat er mir die Schriftstelle dazu gegeben, 1. Korinther 16, 13, wo es heißt, wachet, seid fest im Glauben, seid mannhaft, seid stark. Halleluja. Weißt du, es ist die Zeit der Multiplikation der Söhne. Es ist die Zeit der höheren Ebenen der Herrlichkeit und gleichzeitig ist es die Zeit der Multiplikation der Söhne. Es ist die Zeit des Hervorkommens für dich und für mich. Es ist die Zeit des Hervorgebrachtwerdens für dich und für mich. Es ist die Zeit, wo jeder Einzelne, der im Leib Christi ist, jeder Einzelne, weißt du, früher war die Zeit, noch vor einigen Jahrzehnten war die Zeit, wo Einzelne hervorkamen, zum Beispiel in der großen Heilungserweckung in den 50er Jahren, damals vor allen Dingen auch stark in Amerika, waren Einzelne starke, man nennt sie die Generäle Gottes, gibt es ein Buch, das heißt sogar so, ja, kamen einzelne starke Generäle hervor, die in einer gewaltigen Salbung von Zeichen und Wundern, von Heilung und so weiter marschiert sind und dadurch dem Leib Christi eine neue Dimension gezeigt haben. Aber weißt du, damals waren es Einzelne. Damals waren es einzelne Dienste, die übernatürlich hervorkommen, kamen. Damals waren es einzelne besonders Gesalbte. Damals waren es einzelne Apostel, oder eigentlich Apostel waren es gar nicht, sondern vor allen Dingen Evangelisten waren es. Einzelne Evangelisten, die hervorgekommen sind, Heilungsdiener, die hervorgekommen sind, Wunderwirker, die hervorgekommen sind. Das war damals diese Zeit. Aber jetzt, sagt der Heilige Geist, jetzt mit den höheren Ebenen der Herrlichkeit, jetzt mit den höheren Dimensionen der Herrlichkeit, passiert etwas ganz Entscheidendes, nämlich jeder Einzelne im Leib Christi, jeder einzelne Sohn und jede einzelne Tochter Gottes, ist hier so ein Sohn oder ist hier so eine Tochter? Jeder Einzelne der Söhne und Töchter Gottes kommt jetzt in dieser Zeit hervor, in voller Übernatürlichkeit, in voller Herrlichkeit, in voller Stärke, in voller Kraft. So wie Jesus ist, so sind wir in dieser Welt. Amen. Halleluja. Das ist diese Zeit. Und weißt du, die ganze Welt sehnt sich nach dem Offenbarwerden der Söhne und Töchter Gottes, heißt es in Römer 8, Vers 19. Amen. Und weißt du, du kannst es sogar in der Welt zählen. Ich habe mir das mal so durch den Kopf gehen lassen. Ich glaube, der erste Philosoph, der davon gesprochen hat, dass Übermenschen hervorkommen, der hat es Übermenschen genannt, das war der Nietzsche, das war ein Philosoph, dem seine ganze Philosophie lief daraus hinaus, den Übermenschen zu züchten. Der wollte einen Übermenschen sehen. Der hat gesagt, es gibt Menschen und es gibt Übermenschen. Und er hat sozusagen durch seine Philosophie, wollte er den Übermenschen den Weg bereiten. Hat leider nicht funktioniert, weil es war ohne Gott. Und dann kamen später die Nazis, haben sich teilweise der Philosophie von Nietzsche bedient und dann gab es andere Lehren, zum Beispiel Wissenschaftler, die haben, das nannte sich Eugenik, die wollten den Übermenschen dadurch züchten, indem man negatives Erbgut ausmerzt und nur das Gute überleben lässt. Das haben dann die Nazis zur Vollendung getrieben dann, ja. Um im Endeffekt diesen Über- oder man kann auch sagen diesen Supermenschen hervorzubringen. Wie wir wissen, hat es auch nicht funktioniert. Warum? Weil es ohne Gott war. Es war die Kopie des Teufels. Es war die satanische Kopie. Dann nach dem Zweiten Weltkrieg, was ist gekommen in Amerika? Was ist entstanden? Die ersten Comics, Superman. Filme, Superman, Superwoman. Okay, heute, wenn du in Kinos schaust, wie viele Filme gehen über irgendwelche Superheroes? Ich meine, nimm James Bond. Was der kann, kann ja kein normaler Mensch. Ich meine, das ist ja nicht menschlich, was der kann. Verstehst? Dreimal Überschlag und runter und bumm und dann juhu und tralala und dann gleich wieder die nächste Frau küssen. Ne? Das ist das kann ja gar keiner. Das ist ja nicht natürlich. Das ist ja nicht natürlich, sondern all diese Dinge sind Ausdruck. Ich sag's dir, wie es ist. Es ist Ausdruck der Sehnsucht der Menschheit danach, Supermenschen hervorkommen zu sehen. Supermänner und Superfrauen. Und warum hat die Menschheit diese Sehnsucht? Ganz einfach, weil sie von Gott reingelegt ist. Weil Gott genau uns dafür eigentlich bestimmt hat. Weil Gott tatsächlich einen Plan hat, Supermenschen hervorzubringen. Ei, ei, ei. Und so einen perfekten Plan. Und dieser Plan ist das Evangelium. Und der wahre Supermensch kommt nur hervor durch Glauben an das Evangelium. Aber wenn wir wirklich dem Evangelium glauben, dann kommt er auch hervor. Und bevor Jesus wiederkommt, muss er offenbar werden. Bevor Jesus wiederkommt, müssen die Söhne und Töchter Gottes offenbar werden. Und sie werden nicht offenbar in Schwachheit, sondern sie werden offenbar in Kraft. Sie werden offenbar in Übernatürlichkeit. Sie werden offenbar als Menschen, die einerseits Menschen sind, aber andererseits doch keine wirklichen Menschen. Jedenfalls keine normalen Menschen. Keine Menschen, die begrenzt sind wie andere Menschen. Keine Menschen, die aufs Natürliche festgelegt sind. Keine Menschen, die unter den Naturgesetzen stehen. Sondern Menschen, die über den Naturgesetzen stehen, die über die Naturgesetze herrschen. Menschen, die über den menschlichen Begrenzungen stehen, über den Umständen, über den Krankheiten, über den Dämonen, über der Zeit sogar stehen. Die über all diesen Dingen stehen, weil sie Supermenschen sind in Christus. Weißt du, Jesus war der erste Supermensch. Halleluja. Absolut. Und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Er war der erste Supermensch. Er war zwar ganz Gott, aber er verließ seine Göttlichkeit, als er hier auf diese Erde kam. Ganz bewusst. Er wurde Mensch. Er verließ seine Göttlichkeit. Er war von Ewigkeit her Gott, aber er verließ diese Göttlichkeit und er demonstrierte damit hier auf der Erde. Als er diese 3 Jahre über diese Erde ging, demonstrierte er, was einem normalen Menschen. Er war in allem ein ganz normaler Mensch. Das heißt, er wurde versucht in allem wie wir. Das heißt, er war ein ganz normaler Mensch in allem. Aber er demonstrierte 3,5 Jahre, als er über diese Erde ging, was einem normalen Menschen in Abhängigkeit vom Heiligen Geist und gesalbt mit dem Heiligen Geist auf dieser Erde möglich ist. Und wenn du dir das genau anschaust, stellst du fest, offensichtlich alles war ihm möglich. Amen. Tote auferwecken war ihm möglich, Kranke heilen war ihm möglich, Dinge zu wissen, die er nicht wissen konnte, war ihm möglich, Weisheit, die jenseits von jeder menschlichen Vorstellung war, war ihm möglich, jede Art von Herrschaft über die Naturgesetze war ihm möglich, Stürme stillen war ihm möglich, Goldstücke aus dem Mund von Fischen ziehen war ihm möglich, auf dem Wasser gehen war ihm möglich, all diese Dinge war ihm möglich, weißt du, und Jesus Christus demonstrierte all das nicht nur, damit wir sagen, wow, schau dir mal Jesus an, das war ein toller, und dann gibt es ja heutzutage diesen Spruch, wenn dann irgendjemand kommt und irgendwas sagt er dann, ja, ich bin ja nicht Jesus. Kennst du das? Ich bin ja nicht Jesus. Verstehst du? Aber da sollten wir vorsichtig sein, sowas zu sagen. Ich will jetzt nicht sagen, ich bin Jesus. Das wäre jetzt auch okay. Ich bin nicht Jesus, aber ich bin ein Christusmann und ich bin eine Christusfrau in ihm. 2. Korinther 5, 17 heißt es, ist jemand in Christus, ist er eine neue Schöpfung. Man könnte auch sagen, eine neue Spezies, eine neue Art von Mensch. Ein Mensch wie Christus. Ein Christusmann, eine Christusfrau. Jesus demonstrierte als normaler Mensch hier auf der Erde, was einem Menschen mit Gott möglich ist. Amen. Und ich sage dir, dir ist nicht weniger möglich. Weil von Jesus heißt es, er war der Erstgeborene unter vielen Brüdern. Halleluja. Und diesen eigentlichen Plan Gottes hat die Kirche über 2000 Jahre erfolgreich verdrängt. Durch alle möglichen Systeme, religiösen Systeme, durch Hierarchien, wo man gesagt hat, ja, bis hin dazu im Mittelalter, dass der normale Gläubige noch nicht mal selber die Bibel lesen konnte. Noch nicht mal durfte. Verstehst du? Sondern nur die Priester durften die Bibel lesen, damit nur ja keiner hervorkommt. Und damit nur alle schön abhängig bleiben von dem einen Priester, der ihnen dann erzählen konnte, was er wollte. Der konnte ihnen erzählen, die Maria heilt, er konnte ihnen erzählen, der heilige Antonius heilt und so weiter. Und keiner konnte es überprüfen, weil er nicht in der Bibel nachlesen konnte. Und wenn du jetzt in der Bibel schaust, na, wo kommt der heilige Antonius oder wo steht das heilige Heilen oder so irgendwas, stellst du fest, steht gar nirgends. Aber alles wurde getan über 2000 Jahre oder nicht die ganze Zeit, am Anfang nicht so stark, aber zumindest während der Zeit des Mittelalters und auch heute noch in jedem Bereich, wo Religion regiert, geht es letztendlich immer darum, und das ist der Hauptplan des Teufels, ist es, das Offenbarwerden der Söhne und Töchter Gottes zu verhindern. Aber ich sage dir, diese Zeit ist vorbei. Halleluja. Jetzt ist die Zeit, wo die Söhne und Töchter Gottes offenbar werden. Wo also du hervorkommst in deiner vollen Kraft und Pracht und Schönheit, Herrlichkeit und Macht. Amen. Ja, gib mal Jesus die Ehre. Halleluja. Also Jesus gab seine Göttlichkeit auf, damit wir Göttlichkeit anziehen können. Jesus gab seine Herrlichkeit auf, damit wir die Herrlichkeit anziehen könnten. Jesus, du könntest auch so sagen, Jesus wurde zum Menschensohn, damit wir zu Gottes Söhnen würden. Weißt du, das ist der Hammer. Jesus starb für uns, um den Teufel zu besiegen und diese Trennung zwischen uns und Gott aufzuheben. Und er ging in den Himmel und setzte sich zur Rechten und er sandte seinen Geist in dich und in mich hinein, damit er tatsächlich nichts anderes sei als der Erstgeborene unter vielen Brüdern. Damit wir also als seine Brüder, wie er in dieser Welt hervorkommen. Halleluja. Bist du bereit hervorzukommen? Oh, jo, jo. Weißt du, das heißt mit anderen Worten, diese Bewegung der Herrlichkeit, die Gott jetzt initiiert, ist eine Bewegung des Hervorbringens. Es ist eine Bewegung, weißt du, da ist eine Bewegung drin. Sag mal, ich bin in Bewegung. Das heißt so viel, was heißt es, ich bin in Bewegung? Das heißt, ich werde umgestaltet, ständig innerlich umgestaltet. Gott kommt ständig wieder und legt seinen Finger auf Punkte in deinem Leben und sagt hier oder da, gestalte dich um, rüttel dich durch, schüttel dich durch, fordere dich heraus und so weiter. Aber immer nur mit einem Ziel, nämlich, dass du hervorkommst. Weißt du, wer nicht herausgefordert wird, kommt auch nicht hervor. Aber bei Gott ist es so, wen er herausfordert, den bringt er hervor. Also freu dich immer, wenn du von Gott herausgefordert wirst. Freu dich immer, wenn Gott nochmal eine Stufe tiefer mit dir geht. Weil immer, wenn du herausgefordert wirst, wart und du richtig reagierst auf die Herausforderung. Das ist immer die Voraussetzung. Manche Christen machen den Fehler, dass sie vor der Herausforderung fliehen oder gegen die Herausforderung rebellieren oder versuchen, die Herausforderung zu umgehen und sich einfach irgendwie drumherum zu drücken und so weiter. Denn dann bringt es dich nicht weiter, sondern im Gegenteil, dann wirft es dich zurück. Aber wenn du auf die Herausforderung richtig reagierst und auf die Herausforderung richtig antwortest, dann wartet die nächste Dimension der Offenbarwerdung und der Herrlichkeit schon wieder um die Ecke auf dich. Halleluja. Wie viele glauben, dass da ziemlich viel um die nächste Ecke für sie wartet? Okay, also das heißt mit anderen Worten, ihr seid stark herausgefordert worden in letzter Zeit. Gut. Weißt du, aus der Ebene der Herrlichkeit geschieht es. Und ich glaube, dass die Gemeinden der Endzeit sind Herrlichkeits- und Wunderzentren Gottes. Es sind Regierungszentralen des Geistes sozusagen, in denen es nur diese eine Bewegung gibt, nämlich immer weiter die Söhne und Töchter Gottes hervorbringen. Menschen hereinziehen durch die Kraft Gottes, Menschen hereinziehen durch die Wunder Gottes. Die Wunder Gottes sind ja nichts anderes als die Werbeglocke Gottes. Und dadurch werden Menschen angezogen und werden hereingezogen. Und deswegen ist wichtig, dass wir uns nach immer neuen Ebenen auch der Wunder ausstrecken, weil das zieht die Menschen herein. Aber wenn sie hereingezogen sind, dann müssen sie gegründet werden. Und wenn sie gegründet sind, dann müssen sie ausgerüstet werden. Und wenn sie ausgerüstet sind, dann müssen sie ausgesandt werden. Sag mal, ich glaube, für mich ist schon langsam die Zeit für die Aussendung gekommen. Für einige. Das ist wichtig. Verstehst? Aber die Aussendung bedeutet die Herausforderung. Bedeutet, hey, ja, bin ich bereit, mein Angestammtes hinter mir zu lassen, mein Gewohntes, mein Gewöhnliches, meine Sicherheitszone hinter mir zu lassen und bin ich bereit, einen Schritt in neues Land zu gehen? Bin ich bereit, mich erweitern zu lassen von Gott? Bin ich bereit, in neue Dimensionen zu gehen? Bin ich bereit, mich ganz hinzugeben und ganz zu sagen, Herr, ich gehöre dir und führe mich einfach in diese neue Dimension hinein. Ich gebe mich dir hin, lass mich irgendwas wohin gehen, wo ich noch nie zuvor gewesen bin. Lass mich Dinge erleben, die ich noch nie zuvor erlebt habe. Ich bin bereit, Dinge zu tun, die ich noch nie zuvor getan habe. Halleluja. Oh, jo, jo, jo, jo, jo, jo. Wow. Das heißt, in den Gemeinden der Endzeit, in den apostolisch-prophetischen Gemeinden der Endzeit, in den Gemeinden, in den Herrlichkeits- und Wunderzentren der Endzeit, die gleichzeitig Regierungszentralen sind im Geist für Regionen, für Nationen, in diesen Gemeinden der Endzeit wird immer dieses Schwergewicht darauf liegen. Es wird immer ein Schwergewicht sein. Weißt, es wird immer Ausschau gehalten. Gott hält ständig Ausschau und sagt, so, wer ist schon wieder auf der nächsten Stufe? Wer ist schon wieder weiter? Wer kann schon wieder weiter eingesetzt werden? Wer kann schon wieder weiter hervorkommen? Weißt du, Gott, manchmal denkst du, oh Gott, mach Dinge so langsam in meinem Leben. Irgendwie geht es gar nicht vorwärts und so. Und ich sag dir, gerade in den Zeiten, wo du das am meisten empfindest, wenn du da gut durchgehst, dann dann passiert eigentlich in Wirklichkeit am allermeisten. Und dann, wenn du dann losgelassen wirst, profitierst du von diesen Zeiten. Ich weiß nicht, ob du verstanden hast, was ich sage. Manche schauen mich noch ein bisschen fragend an. Aber es ist so. Ich habe eins festgestellt, in den Zeiten, wo Gott mich aus seiner Pipeline rausschießt, um neues Land einzunehmen, profitiere ich unendlich von den Zeiten, wo er mich durch das enge Rohr durchgeschoben hat. Auch das für deine Seele vielleicht manchmal enge Rohr. Wo deine Seele sagt, oh, geht's jetzt mal bald weiter und oh, ich muss mehr sehen und oh, was ist eigentlich los, bin ich noch richtig oder was auch immer, verstehst du? Du profitierst von diesen Zeiten. Und Gott fordert dich heraus in diesen Zeiten. Er fordert dich heraus, dich auszurichten. Er fordert dich heraus, deinen Blick klar zu fokussieren auf das, worauf es eigentlich ankommt. Er fordert dich heraus, klarer zu werden in Bezug auf deine Bestimmung, in Bezug auf deine Berufung, klarer zu sehen, jawohl, dafür bin ich gesetzt, dafür bin ich gesandt, das ist mein Auftrag und dafür gehe ich und dafür gebe ich auch mein Leben, wenn es sein muss. Er fordert dich heraus, weißt du, in diesen Zeiten, wo es manchmal für deine Seele irgendwie ein bisschen enger ist, fordert er dich heraus, Dinge klar zu machen, Entscheidungen zu treffen, innerlich einfach Dinge klar zu machen. Und dann, bumm, wenn der Punkt gekommen ist und alles paletti ist, dann schießt er dich raus. Halleluja. Und hier ist so ein Zurüstungszentrum. Amen. Und was anderes will ich gar nicht. Weißt du, das, was klassisches Gemeindemodell der letzten Jahrzehnte, das ist nicht mehr das, was Gott jetzt tut. Die apostolisch-prophetischen Gemeinden der Endzeit sind etwas völlig anderes wie ein klassisches Gemeindesystem mit einem Pastor, der jeden Sonntag predigt und noch zwei Älteste, die ihn ein bisschen kontrollieren. Und ja, so ist es ja oft. Ja. Die gucken, dass er nicht mit der Kasse durchbrennt oder so. Weißt du, die apostolisch-prophetischen Gemeinden der Endzeit sind Zurüstungszentren. Sind Zurüstungszentren. Und das ist so wichtig, dass du das siehst. Es gibt da sozusagen einen, ich nenne es immer den Jüngerschaftskreislauf. Hereinziehen, gründen, ausrüsten, zurüsten, senden. Und aus senden kommt wieder hereinziehen, weil wer gesandt ist, zieht wieder herein. Und wer wieder hereingezogen ist, wird wieder gegründet, wird wieder zugerüstet und wird wieder gesandt. Das heißt, da ist ein ständiges, weißt du, wie in so einer Fabrik, verstehst du, wo du, was weiß ich, Müsli-Dosen eingetütet werden oder so, verstehst du? Dose, zack, Müsli, blablabla, Deckel drauf, zack, raus. Ja? Ich will dich jetzt nicht mit einer Müsli-Dose vergleichen, obwohl es sicher weniger schmeichelhafte Vergleiche gäbe als Müsli-Dosen, aber aber verstehst du? Du brauchst diese Sicht. Wir sprechen ja hier bei diesen Grundlagen auch über das, was wir sind. Verstehst du? Was ist Gemeinde eigentlich? Vom Biblischen her. Weißt du, die in der Gemeinde, in der Apostelgeschichte, in Apostelgeschichte 2, am Anfang, da war ihnen das bewusst. Da gingen sie raus und da verkündigten sie das Evangelium. Und dann so Richtung Apostelgeschichte 7, 8 so, da wurden sie langsam etwas nachlässiger in dieser Sache. Da ließ es nach, da haben sie sich dann mehr so um sich selber ein bisschen gedreht, haben nur noch geschaut, dass ihre Witwen und Waisen versorgt sind und dass sonst alles so passt und so weiter. Und was hat Gott dann gemacht? Dann hat Gott zugelassen, dass eine Verfolgung kam nach Jerusalem, was dazu führte, dass sie alle verstreut wurden. Weil Gott konnte nicht ertragen zu sehen, dass sie irgendwie stagnierend waren. Also manchmal lässt Gott Dinge zu in deinem Leben. Ich spreche jetzt nicht unbedingt von dieser Art von Verfolgung wie damals. Aber manchmal lässt Gott in deinem Leben Dinge zu, um dich für eine neue Stufe bereit zu machen. Um dir zu sagen, hey Junge, du bist zu lang gestanden. Hast zu lang stagniert, du musst weitergehen. Du musst vorwärts gehen. Die Zeit, wo du dich um dich selber gedreht hast, ist vorbei. Die Zeit, wo du nur nach deinen Bedürfnissen geschaut hast, ist vorbei. Jetzt ist die Zeit, vorwärts zu gehen. Jetzt ist die Zeit, deinen Blick zu erheben. Jetzt ist die Zeit, die Berufung Gottes zu ergreifen, die Bestimmung Gottes anzunehmen. Jetzt ist die Zeit für dich, mein Schatz, mein Sohn, meine Tochter. Halleluja, meine Geliebte, mein Geliebter. Jetzt ist die Zeit, einfach für dich offenbar zu werden. Und ich glaube, dass wir in Zeiten der Beschleunigung leben. Halleluja. Unmittelbar bevor Jesus wiederkommt, wird sich alles enorm beschleunigen. Und ich sage dir auch, es muss sich beschleunigen. Amen. Oh, hier in Deutschland muss sich einiges beschleunigen. Halleluja. Der Leib Christi braucht Dampf unterm Hintern. Eieiei. Weißt du, dann sind solche religiösen Spielchen gar nicht mehr interessant. Verstehst du, dass jeder guckt, oh, meine drei Schäfchen, dass ich die auch schön im Stall habe und dass ich meine Versorgung behalte oder sowas. Weißt du, das ist dann uninteressant. Wir haben einen Auftrag, der in die Weite geht. Ein Auftrag, der weltweit ist. Ein Auftrag, der international ist. Ein Auftrag, der die ganze Welt umspannt. Hey, geht hin in alle Nationen, macht zu Jüngern alle Völker, tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes, des Heiligen Geistes, machen wir jetzt am Sonntag wieder, und lehrt sie alles zu halten, was ich euch befohlen habe. Und siehe, dann, in Klammer dann, bin ich bei euch bis ans Ende der Welt. Halleluja. Wenn wir in diesem Auftrag gehen, dann ist er bei uns und dann ist er mit uns und dann führt er uns. Und wir tun diesen Auftrag auf der Basis des Wortes Gottes auf der einen Seite, das ist unsere Grundlage, es passiert durch das Wort Gottes. Wie kommen Söhne und Töchter Gottes hervor? Wie werden sie offenbar? Zum einen durch das Wort Gottes. Indem du, weißt du, in den Herrlichkeits- und Wunderzentren der Endzeit wird dir das Wort Gottes gepredigt werden, oder das passiert schon, es beginnt schon, wird es dir gepredigt in einer aktivierenden und bewusstseinsbildenden Weise. Das heißt, es wird dir bewusst gemacht, wer du bist, es wird dir bewusst gemacht, was du kannst, es wird dir bewusst gemacht, was du hast in Christus, und dann wirst du aktiviert, da drin zu gehen. Das ist das Ergebnis des Evangeliums, das Ergebnis des vollbrachten Werkes Jesu Christi ist nicht einfach ein gutes Gefühl für die Christenheit, sondern das Ergebnis sind mündige Söhne und Töchter Gottes, die diese Welt erschüttern. Und die wie Jesus sind in dieser Welt, die Nationen verändern. Das ist das Ergebnis des geglaubten Evangeliums. Und deswegen, wenn wir das Evangelium wirklich so predigen, wenn wir das Wort Gottes so predigen, das Evangelium in dieser Klarheit predigen, dann wird das Ergebnis sein, dass diese Söhne und Töchter hervorkommen. Es geht gar nicht anders. Und dann wird dir nicht ständig gepredigt, was du noch nicht bist und was du noch sein solltest und sein könntest, sondern wird dir gepredigt, was das Wort sagt, was du bereits bist in Christus. Das Evangelium ist nicht du musst, sondern das Evangelium ist du wirst. Du wirst, und es wird dir gesagt, hey, du wirst die Toten auferwecken. Du wirst die Werke tun, die Jesus getan hat und noch größere darüber hinaus. Du wirst es tun. Warum? Weil du der bist, der das Wort sagt, dass du bist. Weil du wie er bist in dieser Welt. Weil du dieser Sohn Gottes bist in Jesu Namen. Weil er sogar über dich gesagt hat, habe ich euch nicht gesagt, ihr seid Götter. Wenn du Psalm 82, 6 nimmst, wo Jesus zitiert, heißt es, habe ich euch nicht gesagt, ihr seid Götter, Söhne des Höchsten, seid ihr alle. Das heißt nicht, dass wir Gott sind, aber es heißt, dass wir wie Gott sind, wie kleine Götter oder kleiner Gott, kleingeschrieben, hier auf der Erde, für diese Welt. Verstehst du? Nicht damit wir jetzt rumgehen können und sagen können, hey, übrigens, ich bin voll göttlich oder so, dass wir uns irgendwas darauf einbilden können, sondern das ist unser Bewusstsein. Verstehst du, es ist unser Bewusstsein, wir wissen, dass wir sind und damit ist auch unsere Verantwortung und damit ist unsere Klarheit und damit wissen wir, was von uns erwartet wird. Von uns wird erwartet, die Stürme zu stillen. Von uns wird erwartet, über Naturgesetze zu herrschen. Von uns wird erwartet, dass wir die Kranken heilen. Von uns wird erwartet, dass wir die Toten auferwecken. Immer Jesus hat so klar gesprochen, er hat gesagt, geht hin, heilt die Kranken, weckt die Toten auf, treibt Dämonen aus. Er hat nicht gesagt, ja, wenn ihr euch danach fühlt oder so, oder vielleicht, wenn ihr dann irgendwann mal so weit seid und 30 Bibelschulen besucht hat und 50 Kurse und so weiter, sondern er hat gesagt, hey, das wird von euch erwartet als Söhne und Töchter Gottes. Das ist euer normales Leben, das ist euer Sein, das ist der, wer ihr seid in Christus. Schicki. Weißt du, Gott erwartet was von dir. Ist gut, ist eine Ehre. Weißt du, ein Vater, der nichts von seinen Kindern erwartet, ist kein guter Vater. Und du sagst, wenn du dein Kind so erziehst und sagst, ach, ist auch egal. Und wenn du der totale Versager bist, macht auch nichts, ist nicht so wichtig. Eigentlich erwarte ich eh nichts von dir, weil ich war auch selber schon ein Versager und deswegen, was soll schon bei meinem Sohn rauskommen? Verstehst du? Ein guter Vater hat ja Erwartungen. Nicht im Sinne, dass er Druck ausübt. Verstehst du? Nicht im Sinne, dass er Druck legt und sagt, so wie Stefan hier am Sonntag erzählt hat, ja, lauter eins, aber eine zwei. Nee, also bitte jetzt, so ein Zeugnis will ich aber nicht sehen. Schau, dass du den Zweier noch wegbekommst. Also das ist nicht die Art des himmlischen Vaters. Aber er erwartet, dass wir tatsächlich als die leben, die wir sind. Und er sagt, du wirst es. Er sagt, geh hin, heil die Kranken, reinig die Aussätzigen, weck die Toten auf. Umsonst hast du empfangen, umsonst gibst du. Amen. Du bist es, du bist qualifiziert, du hast es, du kannst es. Alles ist dir möglich, sagt Jesus. Alles ist euch möglich. Nichts wird euch unmöglich sein. Alles ist uns möglich. ihr werdet die Werke tun, die ich getan habe und noch größere drüber hinaus. Schicki. Also das Gute ist auch, Gott ist kein eifersüchtiger Vater. Gott hat nicht Angst, dass du ihm etwas von seiner Göttlichkeit wegnehmen könntest, wenn du gewaltige Dinge hier tust auf der Erde. Wenn durch dich gewaltige Wunder passieren, wenn durch dich Stürme gestillt werden, wenn du auf dem Wasser gehst, wenn du, was auch immer, ein Wort über einer Nation sprichst und diese Nation dreht sich in dem Moment, wo du dieses Wort sprichst. Gott hat kein Problem damit, solange du ihm die Ehre gibst und sagst, Herr, es kommt aus dir heraus. Weißt du, du machst Gott groß und er macht dich groß. Und er hat kein Problem, dich zum Himmel groß zu machen. Jesus hat kein Problem damit, dass du größere Werke tust als er. Er ist nicht eifersüchtig. Jesus hat 3 Tote auferweckt, vielleicht wächst du 50 auf. Oder 30. Verstehst? Jesus hatte nur eine begrenzte Zeit auf dieser Erde. 3,5 Jahre. Jesus hatte nur einen begrenzten Radius auf dieser Erde, nämlich nur Israel. Wir haben heute die Massenmedien, wir können Milliarden von Menschen erreichen, nur über Fernsehen, verstehst du? Und ich glaube, wir sollten glauben, dass Gott die Finanzen dahin bringt, wo sie hingehören, damit diese Dinge möglich werden. Amen. Damit wir tatsächlich Milliarden von Menschen mit unserer Botschaft erreichen, dass diese Videos, die wir jetzt zum Beispiel aufnehmen, dass sie eines Tages nicht nur ein paar hundert Leute sehen, sondern dass sie Milliarden von Menschen sehen. Halleluja. Verstehst du? Jeder komische, dämonische Geist fast auf der Welt hat teilweise das Geld, um seine Botschaft Milliarden von Menschen über irgendwelche Fernsehsender zu verbreiten. Warum eigentlich sollten nicht die Söhne und Töchter Gottes die sein, die eigentlich das Silber und das Gold haben, von dem es ja heißt, dass meines das Silber und meines das Gold, damit wir unsere Botschaft um die ganze Welt schicken können. Amen. Dafür sollten wir glauben, das sollten wir ergreifen, sollten wir sagen, jawohl, okay, jetzt unser Gemeindezentrum, das wir dann bald bauen und wofür wir das Geld glauben, das ist ja nur der Anfang. Da kommen noch weitere Gemeindezentren und vielleicht die erste Sendezeit in einem Fernsehsender, das ist nur der Anfang. Unsere Botschaft geht um die Welt, verstehst du? Lass uns groß denken. Die Söhne und Töchter Gottes müssen groß denken, müssen in Erweiterung denken, nicht in Stillstand, nicht in, oh ja, wenn ich das erreicht habe, dann reicht's mir. Sondern nein, da ist noch so viel mehr. Ich sag dir, deine Bedeutung ist viel größer, als du denkst. Du kannst Gott nie überschätzen. Stimmt's? Da würde sogar jeder Religiöse zustimmen. Aber jetzt sage ich dir noch was. Du kannst dich in Gott nie überschätzen. In Christus. In Christus bist du grenzenlos. Du kannst dich nicht überschätzen. Die Wahrheit ist, du unterschätzt dich permanent. Das ist unser Problem. Unser Problem ist vor allen Dingen Minderwertigkeit. Unterschätzung der Möglichkeiten Gottes, die wir haben. Unterschätzung der Fähigkeiten Gottes, die wir haben. Und mit der richtigen Einschätzung meine ich nicht, dass du arrogant bist, sondern mit der richtigen Einschätzung meine ich, dass du erkennst, wer du bist, was du hast und dass du die entsprechenden Dinge tust. Weil das ist ja dann der Ausweis. Weil nur herumzugehen und zu sagen, alles ist mir möglich, aber du tust auch nichts anderes als all die anderen. Nur der einzige Unterschied zwischen dir und den Menschen in der Welt ist der, dass du sagst, alles ist mir möglich und die anderen sagen das halt nicht. Die anderen sagen, nichts ist mir möglich, du sagst, alles ist mir möglich, aber unterm Strich macht keiner irgendwas. Das ist ja nicht das Ergebnis. Sondern wenn du sagst, alles ist mir möglich, dann streckst du dich danach aus und dann ergreifst du deine Möglichkeit, dann lässt du dich herausfordern und dann demonstrierst du auch, dass alles dir möglich ist. Sag mal, ich demonstriere. Die Herrlichkeit Gottes. Ich demonstriere seine Zeichen und Wunder. Ich demonstriere, dass ein übernatürlicher Gott in mir lebt. Halleluja. Amen. Ich demonstriere, du könntest auch so sagen, ich demonstriere meine Göttlichkeit. Ja, weil du bist göttlich in Christus, göttlich geworden. Er wurde Menschensohn, damit du Gottes Sohn wirst. Der Supermensch, auf den die ganze Welt wartet, ist ein Mensch, der gleichzeitig göttliche Fähigkeiten hat. Und der wird hervorgebracht. Halleluja. Und das ist vollkommen egal. Weißt du, da spielt es auch keine Rolle, weil manche sagen dann, ja, das ist für spezielle vollzeitliche Männer oder Frauen Gottes, für spezielle Heilungsdiener, für spezielle dies, das, Propheten, Evangelisten oder für irgendwelche Spezialisten oder sonst irgendwas. Aber ich sag dir, die Söhne und Töchter Gottes werden offenbar an jedem Ort. In deiner Arbeit genauso wie hinter dem heimischen Herd, beim Kindererziehen genauso wie beim Predigen, beim Hausputzen genauso wie beim Heilen der Kranken, in jedem Bereich, im Geschäftsleben genauso wie im vollzeitlichen Dienst im Reich Gottes, in jedem Bereich werden die Söhne und Töchter Gottes offenbar. Und ich sage dir eins, wenn du nicht da offenbar bist, wo du jetzt bist, kann Gott dich auch nicht über Meer setzen. Manche sagen, ja, ich warte darauf, dass ich endlich mal vollzeitlich angestellt werde und dann werde ich so richtig offenbar werden. Dann werden alle sehen, was für ein toller Hecht ich bin. Momentan bin ich noch abgehalten durch meine Arbeit, aber ich sage dir eins, du wirst offenbar bei deiner Arbeit. Wenn du da nicht offenbar wirst, brauchst du nicht erwarten, dass nur weil du dann den Arbeitgeber wechselst, dass du dann plötzlich mehr offenbar wirst. Sondern du ergreifst den Platz, an dem du jetzt stehst und du erkennst, wow, um mich herum, die meisten anderen sind normale Menschen, aber ich nicht. Bei mir ist was Besonderes. Ich habe andere Fähigkeiten und auf die vertraue ich. Ich vertraue auf Christus in mir. Ich vertraue auf den Übernatürlichen in mir. Ich vertraue auf den Wunderwirker in mir. Ich vertraue darauf, dass ich der bin, der er sagt, dass ich bin. Und dass ich deswegen das kann, was er sagt, dass ich kann. Halleluja. Weißt du, ich weiß nicht, wie viele von euch haben schon mal dem Kranken die Hände aufgelegt? Okay, die allermeisten. Preist den Herrn. Ansonsten müsste ich dich jetzt schwer ermahnen, weil die meisten sind schon länger bei uns in der Gemeinde. Und dann sollte das eigentlich normal sein. Okay, gut. Wie viele haben, zum Beispiel beim ersten Mal, als du dem Kranken die Hände auflegst, hast du so ein inneres Empfinden gehabt oder so eine Stimme, die vielleicht sogar zu dir gesagt hat, glaub doch nicht, dass es bei dir passiert. Ehrlich, wer hat sowas empfunden? Ja, doch, die meisten. Ich kann mich da auch melden. Verstehst du, was ist das? Was reagiert da? Deine Menschlichkeit. Das ist deine Menschlichkeit. Paulus sagt, das ist eine ganz interessante Stelle übrigens, 1. Korinther 3:3-4, da sagt Paulus, hey, wenn ihr so oder so reagiert, dann seid ihr ja noch menschlich. Kennst du die Stelle? Dann reagiert ihr noch nach Menschenweise, sagt er. Was sagt er damit? Er sagt damit, eigentlich ihr Korinther als Christen, als Söhne Gottes, solltet ihr nicht mehr menschlich sein. Ihr solltet nicht mehr nach Menschenweise leben oder reagieren. Was ist, wenn du in neue Dimensionen der Göttlichkeit sozusagen, des göttlichen Lebens, des übernatürlichen Lebens eintrittst? Was passiert dann? Deine Menschlichkeit reagiert. Und deine Menschlichkeit sagt dir erstmal, glaub doch nicht, dass es bei dir funktioniert. Du bist doch ein ganz normaler Mensch. Du weißt doch, deine Mutter sowieso, dein Vater sowieso. Na, so wie sie zu Jesus gesagt hat, der Sohn des Josef und so weiter. Bist da und da aufgewachsen, hast dir und die Ausbildung. Hast in deinem Leben noch kein Wunder erlebt und jetzt legst du dem Kranken die Hände auf und denkst, dass der jetzt gesund wird. Weißt du, dann musst du wissen, wer du bist. Dann musst du sagen, so, und ich weiß, wer ich bin. Ich weiß, wer in mir lebt. Ich bin ja kein Menschlicher mehr. Dann muss dein Geist sich gegen deine Seele durchsetzen. Amen. Und ich sage dir eins, es ist überhaupt nicht schlimm, wenn das erste Mal die Menschlichkeit reagiert. Schlimm ist nur, wenn du sie auf die Dauer tolerierst und dich von der Menschlichkeit führen lässt oder von der Menschlichkeit abhalten lässt oder von der Menschlichkeit beeinflussen lässt oder dir von der Menschlichkeit sagen lässt, was du kannst oder nicht kannst. Sondern du setzt dich durch gegen deine Menschlichkeit. Sag mal, ich setze mich durch gegen meine Menschlichkeit. Weißt du, das ist das Geheimnis des übernatürlichen Lebens. Dass du dich durchsetzt gegen deine Menschlichkeit. Amen. Nicht mehr nach Menschenweise. Halleluja. Ihr seid noch menschlich, was? Ihr Karfurter? Sagst du, nein! Gott bewahre! Ich bin noch nicht mehr menschlich. Ich bin ein Christusmann. Halleluja, ich erwarte, dass wenn ich Kranken die Hände auflege, dass sie gesund werden. Bin ich minderwertig. Sondern ich weiß, wer in mir lebt. Ich weiß, dass nicht ich es bin. Ich weiß, dass es nicht meine Tüchtigkeit ist. Ich weiß, dass es nicht meine Kraft ist. Aber ich weiß, wem ich vertraue. Und ich weiß, wem ich gehöre. Und ich weiß, wer in mir lebt. Und ich weiß, wessen Kraft auf mir ist. Der Geist des Herrn ist auf mir. Halleluja, weil er mich gesalbt hat. Und so weiter. Amen. Kannst du dir jeden Tag sagen. Und es baut dir Bewusstsein. Und du drückst deine Menschlichkeit weg und die Geistlichkeit oder die Göttlichkeit kommt hervor. Halleluja. Amen. Und auf diesem Weg des Hervorbringens, was hilft dir auf diesem Weg des Hervorbringens? Mein letzter Punkt in der ersten Stunde. Was hilft dir auf diesem Weg des Hervorbringens? Und das ist auch ein wichtiger Schlüssel zum Verständnis dessen, was Gott in dieser Zeit tut. Zum Verständnis dieser apostolisch-prophetischen Herrlichkeits- und Wunderzentren. Der Schlüssel, um Söhne und Töchter Gottes hervorzubringen, ich habe es gesagt, ist das Wort Gottes, das verkündigt wird in der richtigen Art und Weise, das Wort der Wahrheit gerade schneiden. Ja? vom Evangelium her schneiden, das Wort Gottes. Der zweite Schlüssel ist die Kraft Gottes, fundamentiert auf der Kraft Gottes. Es müssen Gemeinden sein, Gemeinden kommen hervor, die auf die Kraft Gottes gehen, nicht auf menschliche Angebote und auf menschliche Sachen, wo die Leute nur deswegen hinkommen, weil sie da den besten Kinderdienst haben oder die beste Jugendarbeit oder sonst was. Und jetzt dürfen wir ja alles haben, verstehst du? Wir sollten und wir werden die beste Jugendarbeit haben, den besten Kinderdienst und so weiter. Aber ich sage dir eins, in dem Moment, wo die Leute zu uns in die Gemeinde kommen, nur weil sie die beste, weil wir die beste Jugendarbeit haben, hey, dann muss der Heilige Geist wieder ein bisschen Ordnung schaffen. Amen. Beziehungsweise dann muss er wieder scheiden, weil wir wollen niemanden, der nur deswegen kommt, weil wir die beste Jugendarbeit haben. Sondern wir wollen, dass uns, dass der Glaube derer, die Gott jetzt beruft, wie Paulus sagt, nicht auf Menschenweisheit beruht, sondern auf Gottes Kraft. Die Kraft Gottes ist das Fundament. Dein Glaube muss auf der Kraft Gottes beruhen. Unser gemeinsamer Auftrag beruht auf der Kraft Gottes. Es ist das Wort und es ist der Geist. Das Wort und die Kraft. Halleluja. Und diese beiden Dinge wiederum werden dir dargereicht durch geistliche Vaterschaft, durch geistliche Väter und Mütter, die Gott gesetzt hat. Und das ist ein wichtiger Punkt für die apostolisch-prophetischen Herrlichkeits- und Wunderzentren der Endzeit. Diese Zentren werden nicht geleitet sein von Zuchtmeistern, wie Paulus es schön sagt, sondern sie werden geleitet sein von Vätern. Ja, 1. Korinther 4, Vers 15 sagt Paulus, denn wenn ihr 10.000 Zuchtmeister in Christus hättet, so doch nicht viele Väter. Denn in Christus Jesus habe ich, er war ja ein Apostel, habe ich euch gezeugt durch das Evangelium. Mit anderen Worten, Gott setzt einzelne Persönlichkeiten, Apostel, Propheten insbesondere als Fundament, aber auch andere fünffältige Diener, Evangelisten, Hirten, Lehrer, die geistliche Vaterschaft ausüben und somit im Geist von Gott dafür gebraucht werden, dass du hervorkommst. Das heißt nicht, dass die dich als Menschen hervorbringen, das können sie gar nicht. Nicht dadurch, dass sie so nett zu dir sind oder dass du so nett zu ihnen bist, kommst du hervor. Sondern durch, indem du lernst, die geistliche Substanz von diesen Vätern und Müttern, die Gott setzt, zu ziehen, in dem Maße, wie du das lernst. Und es hat tatsächlich auch viel mit Ehren zu tun und hat viel mit, und nicht mit einem menschlichen Ehren, verstehst du jetzt so irgendwie so, wie soll man sagen, so Schmeichelei oder so irgendwas, sondern es hat was mit der Herzenshaltung zu tun, mit der Herzenshaltung des Ehrens, mit der Herzenshaltung der Hingabe, mit der Herzenshaltung der Erwartung, auch des Glaubens. In dem Maß, wie du von diesen geistlichen Vätern und Müttern lernst zu ziehen, in dem Maß kommst du selber wieder hervor. Das ist tatsächlich ein Schlüssel. Amen. Ich habe das mal so gesehen im Geist, weil ich habe dann gesagt, Herr, wie ist eigentlich die Ordnung deiner Gemeinde? Wie sollte das eigentlich sein? Weil wenn du jetzt so den Leib Christi anschaust, weißt, so verschiedene Denominationen, unterschiedliche Denominationen, dann stellst du fest, in der einen Denomination, um zum Beispiel ein geistlicher Leiter zu werden, da brauchst du eine bestimmte Ausbildung, da musst du eine bestimmte Bibelschule besucht haben, natürlich nur die von der Denomination ist gültig, das ist klar, die von der anderen natürlich nicht, sondern musst dann halt die besuchen, diese Richtung, musst da eine Ausbildung machen. Wenn du die Ausbildung gemacht hast, dann machst du eine Prüfung, wenn du die Prüfung bestanden hast, dann machst du ein Praktikum. Und wenn du das Praktikum auch noch bestanden hast, dann wirst du ein geistlicher Leiter. Als Beispiel. Da habe ich gesagt, Herr, ist das das Richtige? Sollte sich der Leib Christi so ordnen? Sollte er sich so sortieren? Und da hat er mir gesagt, nein, das ist nicht meine Ordnung. Was ist die Ordnung Gottes? Ich sagte, die Ordnung Gottes ist die. Er hat gesetzt in sein Leib Apostel, Propheten, Evangelisten, Hirten und Lehrer zur Zurüstung der Heiligen zum Werk des Dienstes. Was sind diese Apostel, Propheten, Evangelisten, Hirten und Lehrer? Leute mit einer bestimmten Ausbildung? Leute mit einem bestimmten IQ, Leute mit einer bestimmten menschlichen Fähigkeit, gute Verwalter oder Leute, die einfach gute Geschäftsleute sind oder was für Leute sind das? Und dann hat er zu mir gesagt, hey, es ist ganz einfach, ich definiere das ganz einfach. Es gibt zwei Dinge, durch die ich diese Leute hervorhebe und rufe und auch bestätige. Und das erste ist die Kraft Gottes. Amen. Der Erweis der Kraft Gottes. Das ist das Erste. Deswegen sagt Paulus, die Zeichen eines Apostels sind ja in eurer Mitte passiert. Und dann nennt er Zeichen und Wunder. Ja? Das ist das Erste, die Kraft Gottes. Der Leib Christi sollte sich formieren um die Kraft Gottes. Diejenigen sollten ganz oben sein, die durch die Kraft am meisten erwiesen sind. Nicht diejenigen, die am längsten im Geschäft sind oder die durch die Tradition irgendeiner Kirche nach oben gebracht wurden oder die durch ihren guten Ruf oder wie auch immer, weil sie noch niemand auf den Schlips getreten sind, deswegen einfach sozusagen der Konsenskandidat waren von allen, wo sie sagen, okay, der tritt der Richtung nicht auf den Schlips und die kann er auch noch mit einbinden und so weiter und deswegen machen wir den. Das ist so typisch, das ist so das Bischofsamt in manchen Kirchen. Das läuft dann so, okay, es muss dann einer sein, der allen Gruppierungen das Recht machen kann. Ne? Der muss irgendwie alles unter einen Hut bringen. Ne? Aber weißt du, das ist nicht die Ordnung des Geistes. Sondern die Ordnung des Geistes ist der Erweis der Kraft Gottes. Und das zweite ist die geistliche Persönlichkeit. Das sind die zwei Dinge. Beides braucht es. Wenn du nur die Kraft Gottes hast, aber keine geistliche Persönlichkeit, keine Geistlichkeit hast, dann ist es eine gefährliche Sache. Wenn du nur die Persönlichkeit hast, aber keine Kraft, dann ist es nicht die Ordnung Gottes. Weil Gott erweist sich in Kraft. Es braucht beides. Es braucht die Kraft Gottes und es braucht die geistliche Persönlichkeit. Deswegen sagt Paulus, die Zeichen eines Apostels sind in eurer Mitte geschehen in erstens vielem Ausharren und zweitens Zeichen und Wundern. Das Ausharren ist ein Zeichen für die geistliche Persönlichkeit. Ausharren kann nur einer, der eine geistliche Persönlichkeit hat. Weil dieses Ausharren bedeutet ja nicht, okay, der hat einfach lang gewartet, bis er in Dienst kam. So nach dem Motto, hat 20 Jahre eine Ausbildung gemacht und dann kam er in Dienst. Sondern das heißt, er ist durch viele Dinge durchgegangen, wo es oft nicht so lief, wie er sich's vorgestellt hat, aber wo er einfach weitergepresst hat, weiter durchgegangen ist, einfach ausgeharrt hat, Geduld hatte, dran geblieben ist, sich festgebissen hat, weitergegangen ist. Sich durch, manchmal auch durchgekämpft hat, vielleicht wie mit der Machete durch den Dschungel und einfach vorwärts gegangen ist. Das bringt geistliche Persönlichkeit hervor. Amen. Und die Söhne und Töchter Gottes, die jetzt hervorkommen, werden geistliche Persönlichkeiten sein. Und sie werden in Kraft hervorgekommen. Und deswegen kommen sie hervor durch diese geistlichen Väter. Weil geistliche Väter reproduzieren nach ihrer Art. Geistliche Väter, die in Ausharren und Zeichen und Wundern erwiesen sind, bringen wieder andere hervor, die auch wieder ausharren können und die in Zeichen und Wundern sich wieder erweisen können. Das heißt, geistliche Väter bringen letztendlich wieder geistliche Väter hervor. Auch schön. Und damit sage ich jetzt nicht, dass jeder im Leib Christi zu einem geistlichen Vater wird, aber ich sage dir, jeder Einzelne im Leib Christi kommt als ein Sohn Gottes hervor. Und manche Söhne werden selber zu Vätern. Ja. Fünffältiger Dienst, pastorales Team, Älteste, wie auch immer du das dann nennen willst, von der Bibel her Leiterschaft und so weiter. Sie kommen hervor in dieser Position auch. Manche sind einfach dazu berufen, Söhne Gottes am Arbeitsplatz zu sein, Söhne Gottes in der Welt zu sein. Sind sie deswegen weniger übernatürlich unterwegs? Nein, sagst du deinem Nachbarn, nein. Sondern sie sind genauso übernatürlich unterwegs, sie sind mit derselben Substanz unterwegs wie die geistlichen Väter, sie haben nur einen anderen Auftrag. Aber entscheidend ist, dass der Leib Christi sich um echte geistliche Väter in Kraft und in geistlicher Persönlichkeit herumgruppiert. Und dass er lernt, von ihnen zu ziehen, auf sie zu hören, sich von ihnen dienen zu lassen, von ihnen zu empfangen. Das ist das Entscheidende. Denn dann können Söhne hervorkommen. Deswegen sagt Paulus, ich habe euch gezeugt. Er sagt, das ist wirklich der Hammer. Er sagt, das ist schon extrem. Weißt du? Er sagt tatsächlich, das kannst du im Religiösen eigentlich heute gar nicht sagen. Der Paulus sagt wirklich zu den Korinthern, ich habe euch gezeugt. Ihr seid meine Babys oder Kinder. Er hofft ja, dass sie immer mündiger werden. Irgendwann sind sie ja mündige. Aber ich habe euch gezeugt, sagt er. Das heißt, ich habe euch hervorgebracht, sagt er. Ja? Warum kann er das sagen? Weil er ein geistlicher Vater war. Nicht jeder kann das sagen, dass er andere hervorbringt. Aber diejenigen, die Gott in dieser Endzeit, in diesen Herrlichkeits- und Wunderzentren gebrauchen wird, um die Söhne hervorzubringen, das werden welche sein, von denen du sagen kannst, ja, der hat mich gezeugt. Der hat mich hervorgebracht. Und es können ja mehrere sein, verstehst du? Es muss ja nicht nur einer sein, der dich gezeugt hat, sondern du hast hier was empfangen und da was empfangen. Aber du hast bestimmte Leiter, die Gott dir gibt, bestimmte Vorbilder, die Gott dir gibt, bestimmte Apostel, bestimmte Propheten und so weiter. Letztendlich brauchst du auch nicht viele, um hervorzukommen. Es reicht dir einer, um hervorzukommen, letztendlich, auf den du wirklich hörst. Und das ist das Entscheidende oft. Manche haben ganz, ganz viele, die sie alle angeblich hervorbringen, aber in Wirklichkeit bringt sie keiner hervor, weil nur wenn der eine was sagt, was ihnen nicht passt, gehen sie zum anderen und sagen, was sagst du mir? Verstehst du? Und wenn der dann wieder was sagt, was ihm nicht passt, dann gehen sie zum Nächsten und sagen, ah ja, du bist doch auch ein geistlicher Leiter, was sagst du dazu? Und dann sagt er, ja, so und so, ah, super, das gefällt mir. Die zwei anderen haben was anderes gesagt, das hast du gesagt, das gefällt mir, das nehme ich mir. Sagt er, auf die Weise kommst du nie hervor. Sondern du musst dich schon entscheiden, wo du dich zuordnest und dann musst du einen konsequenten Weg gehen. Amen. Und so kommst du hervor und so wirst du stark. Und das ist das, was jetzt in dieser Endzeit passiert. Und ich sage dir, es passiert in Liebe. Es passiert in Liebe. Deswegen sagt Paulus, wenn ihr viele Zuchtmeister hättet, habt ihr doch nicht viele Väter. Das heißt, der Unterschied zwischen einem Zuchtmeister und einem geistlichen Vater ist letztendlich die Liebe. Und was ist die Liebe? Die Liebe ist die Hingabe. Die Liebe ist die Kraft, die dich dein Leben geben lässt für die, denen du dich hingibst. Die Liebe bedeutet, dass du dein ganzes Leben selber opferst, damit andere hervorkommen können. Und gleichzeitig du damit deine Berufung erfüllst. Amen. Und in dieser Liebe wird geistliche Vaterschaft hervorkommen, in dieser Hingabe. Und die bringt wiederum diese Hingabe hervor. Darüber werde ich in der zweiten Stunde dann noch sprechen. Aber in der ersten Stunde nur so viel. Es geschieht in Liebe. Es ist der durch die Liebe wirksame Glaube. Es geschieht auch nicht in Gesetzlichkeit, verstehst? Indem ich dir sage, als geistlicher Vater, dir sage, so, jetzt habe ich dir hier 10 Regeln und bitte die befolge und dann wirst du hervorkommen. Und dann weißt du, wie es hier läuft. Ich sage dir, hier läuft es im Geist. Ist manchmal schwierig für die Seele. Die Seele will immer gern so Sachen, an denen sie sich festhalten kann. Will sagen, okay, das muss ich machen, damit ich das werde. Das muss ich machen, damit ich so oder so hervorkomme. Das muss ich machen. Die 10 Regeln. 10 Regeln zum geistlichen, zur geistlichen Reife. Welche 10 Regeln kann ich beachten? Und dann fühlt sich die Seele gut dabei. Aber ich sage dir eins, Gott führt. Der Geist führt. Die Liebe führt. Das heißt, es ist der durch die Liebe wirksame Glaube. Nicht Gesetzlichkeit, nicht Regeln, nicht Regularien, sondern es ist der durch die Liebe wirksame Glaube, der dich hervorbringt in der Kraft des Wortes und in der Kraft des Geistes Gottes. Halleluja. Auf diesem Fundament. Und das ist die Zeit, in der wir leben. Es ist nicht ein Vorrecht. Weißt du, Gott hat alles perfekt. Für diese letzte Zeit hat er einen perfekten Plan. Weißt du, und ich glaube, dass der Leib Christus sich formieren wird. Ich sag dir, du wirst die Kirche insgesamt in 20 Jahren nicht mehr wiedererkennen. Weil Gott wird wirklich die alten Ordnungen umstoßen. Alles, was nicht die Ordnung Gottes ist, wird er umstoßen. Er wird sagen, hey, da wo meine Kraft drauf ist, da wo geistliche Persönlichkeit ist, da werde ich meine Söhne und Töchter hinschicken. Und da, wo entweder das eine nicht da ist oder das andere nicht, da werde ich sie wegtun. Und da, wo gar nichts da ist, werde ich sie sowieso wegtun. Amen. Und egal, mit welcher Kontrolle irgendwelche religiösen Geister versuchen, Leute festzuhalten, es wird ihnen nicht gelingen. Amen. Ja, egal, welche Dinge, welche Sachen, welche Umzäunungen gebaut werden, um die Schafe in irgendeiner alten Tradition, in irgendeinem alten, längst vergangenen Wirken Gottes zu halten. Ich sage dir, es wird nicht gelingen, sondern Gott tut etwas Neues. Halleluja. Wie hat sie Stefanie gesagt? Siehe, ich wirke Neues. Jetzt sprost es auf, erkennt ihr es nicht. Das ist tatsächlich ein Vers für diese Zeit. Gott tut Neues. Und dieses Neue ist, sind neue Dimensionen der Herrlichkeit und gleichzeitig eine neue Ordnung geistlicher Vaterschaft, geistlicher Autorität, die wiederum Söhne und Töchter Gottes hervorbringt, die diese neue Spezies hervorbringt, die diesen Planeten erschüttert und verändert und die Ernte einbringt und damit alles vorbereitet für die Wiederkunft von Jesus. Amen. Und darauf wollen wir zugehen. Halleluja. Und in der nächsten Stunde machen wir da weiter und jetzt machen wir 10 Minuten.